für das, was einmal war. Was vor über 50 Jahren geschah. Doch du bist dir keiner Schuld bewusst. Leider nur deine Pflicht, ein deutscher Dude. Bleibe deinem Vaterland treu. Kinder, zeige unsere Freunde keine Scheu. Kinder, bleibe unser Deutschland treu. Zeige nicht, für ihr geht etwas neu. Wenn sie Fremde hier schon wie zu Hause benehmen und sie nicht einmal mehr dafür schämen. Drogen kaufen kannst an jedem Ort und keiner verliert darüber ein Wort. Bleibe deinem Vaterland treu. Skinhead, zeige unseren Feinden keine Scheu. Skinhead, bleibe unserem Deutschland treu. Zeige nicht, wir gehen etwas treu. Wenn sie über dich lachen, weil du Deutscher bist, dann glaube an dich und vergesse nicht. Viele Kameraden sind immer für dich da. Es gibt nichts Schönes als dieses Gefühl, es ist wunderbar. Skinhead, bleibe deinem Vaterland treu. Skinhead, zeige unseren Feinden keine Scheu. Skinhead, bleibe unserem Deutschland treu. Zeige nicht, wir hätten etwas neu. Skinhead, bleibe deinem Vaterland treu. Skinhead, zeige unseren Feinden keine Scheu. Skinhead, bleibe unserem Deutschland treu. Zeige nicht, wir hätten etwas neu. Skinhead, bleibe treu und zeige keine Reue. Skinhead, bleibe treu und zeige niemals Reue.